Schritt E, Übung 22b. Können wir bitte bestellen? Sie wünschen? Eine Melange, ein Mineral und eine Sachertorte, bitte. Mit oder ohne Schlagobers? Mit, bitte. Und für den Herrn, was darf es sein? Ein Scheidel Bier und ein paar Frankfurter, bitte.